Ist das nicht praktischer als eine Designerleuchte? Ein Glühwürmchen verschnürt. Es liebt das dunkle Feuchte des Wohn- und Schlafzimmers von unseren dreien. Sie scheinen eben beim Mikado-Spiel zu sein. Was da rappelt und rumort und guckt durchs Loch ins Dielenbrett gebohrt. Da macht eine Bowlingkugel ihn so ziemlich platt. Das heißt, dass er nicht allzu viel gesehen hat. Nur so viel. Da ist eine Bowlingbahn jetzt in der oberen Etage. Na, wenn er das den anderen sagt, geraten die bestimmt in Rage. Das glaub ich nicht. Hat denn der blöde Kater nicht kapiert? Rums, sind die drei Mikado-Spieler ramponiert. Denn im Moment hat auch Old Jack Einzug gehalten. Auf einem Skateboard, einem sehr, sehr alten. Da komme ich ja gerade recht, mein Kleiner. Gib mal her. Du weißt ja, Bowling liebe ich über alles. Und noch mehr. Der Schlag hat in die Kugel sie gepresst, wo es sich in den Grifflöchern gut überwintern lässt. Man kann auch wieder raus und rasch das Weite suchen. Im Wegrollen hört man noch die zwei Verfolger fluchen. Genau ein halber Meter wäre es gewesen, Jack. Die Türe kommt dir nicht entgegen. Die rührt sich nicht vom Fleck. Dem sie hier die Gattin überfuhren, beobachtet in beiden Richtungen genau die Spuren, die diese schnellen, merkwürdig lauten Tiere stets benutzen. Nur Vorsicht kann ihn vor dem Schicksal der Gemahlin schützen. Dass ihn da was von oben her erwischt, dafür kann Mackie ja nun wirklich nischt. Nebst vielen anderen Sportlern in der Bowlingbahn rempeln die zwei jetzt ausgerechnet Kaspar Nolte an, mit dem sie, wir erinnern uns, schon öfter Trouble hatten. Da war doch eben einer... Nee, ich sehe schon weiße Mäuse! Old Jack rast zu aufs Bowlingkegel-Standgehäuse. Er schafft es gerade noch, bremst ab im letzten Augenblick. Das war's dann wohl für heute mit des Vetters Glück. Oggi hat sich nun endlich mit Herrn Kaspar Nolte versöhnt, was er ja eigentlich schon lange wollte. Darauf ging auch der Nolte ein, voll Hinterlist und nur zum Schein, und hat, ohne dass er wie üblich pöbelt, den armen Oggi fürchterlich vermöbelt. Ja, hat der denn einen Vogel, denkt Oggi? Ja, den hat er! Im letzten Augenblick rettet der Kleine den Gevatter zu einer Kugel umgewandelt von den Kakerlaken. Er wusste echt nicht, dass die noch in der Kugel staken. Thank you. Oggi ist gerade so davongekommen. Für Jackie hat das Schicksal seinen Lauf genommen. Herr Nolte brachte ihn mit großem Schwung ins Rollen. Ich weiß nicht, was wir angesichts des vielen Dynamits noch sagen sollen. Von einem Hang aus, nahe der Bowlingbahn, sehen sich die Kakerlaken das Spektakel an. Bedauernswert, ein jeder, der es nicht kennt, das Glücksgefühl bei einem wohlverdienten Happy End. Und wenn auch beinahe zahnlos, auf Krücken humpelnd und verbunden, für sie hat das Geschehen ein gutes Ende doch gefunden. Denn was die drei ihnen heute Böses taten, sie büßen es im Flipperautomaten. Ist das nicht ein prima Ausflug? Abenteuer mit Mickey. Oggi ist rasch vor Ladenschluss zum Supermarkt gelaufen, um noch ein paar Kleinigkeiten einzukaufen. Und wie gewöhnlich bleibt's da nicht dabei. Es kommt dann eins zum anderen, man braucht ebenso allerlei. Heute wird zum Beispiel ganz was Neues angepriesen. Sprechkekse sollen das sein. Für Leute, die sonst wenig sagen. Die sollen, wenn die Dinger sie genießen, sogleich drauf losplappern. Der Reiz dazu kommt aus dem Magen. Na gut, denkt Oggi, eine Packung nehme ich mit. Das Zeug sieht aus wie eine Kreuzung aus Hundekuchen und Biskuit. Es will Didi mit seiner neuen Gabe, sich gewählt und druckreif auszudrücken, weder bei seinen Freunden noch bei Oggi der große Treffer glücken. Auch die Maus Friedrich, grad zurück vom Käseraub, ist für das eher nervige Geplapper eher taub. Da guckt der Herr Gevatter. Ja, was ist denn das? Die eine von den Kakerlaken im leeren Honigglas? Und was für ein Kauderwelsch die redet? Na, mit zugebundenem Munde und dann verschraubt im Glas gibt die erstmal von nichts mehr Kunde. Na, jetzt wird's lustig. Jack hat die Schachtel mit dem Zeug entdeckt. Ob es wohl auch bei ihm so ungewöhnlichen Mitteilungsdrang erweckt? Hey, Oggi! Rosa Wolke! Wieder Servo. Ah, wie die auch so in Rosette. Da-da-da. Rosette, wo das heute ist, was du da vor? Oh. Oh, Schlaf von der Schade. Oh, das wird aber so schön da, du. Servo, Zum Schlaf gekleidet, Oggi müde Richtung Koje tappert. Da hört er, wie jemand noch in der Küche plappert. Jack, ganz berauscht von seiner neuen Redegabe, möchte, dass Oggi möglichst auch daran teilhabe. Die Reste von Didi werden von Marky und Joey geborgen. Das Teufelszeug da in der Packung würde ich auf schnellstem Weg entsorgen, meint Joey. Und natürlich hat er stets parat und bei sich, was nun mal notwendig für solche Tat. Weder der Kater noch die Kakerlaken haben überlegt, dass was noch übrig war, das Kücheninventar zu munterer Plauderei anregt. Was denn, was denn, erfunden? Ist er nun der Eiffelturm? Oh, welche Lust! Ha! Welche Gefühle toben durch des Katers Brust! Es war schon gut, dass er den Trip gemacht hat nach Paris. Es ist hier, wie es im Prospekt stand, wie im Paradies. Monsieur, der hier die Tickets offeriert, guckt teilnahmslos, ein wenig konsterniert. Paris bei Nacht? Na, da wird gleich eine Eintrittskarte mitgenommen. Auch dafür ist er schließlich hergekommen. Verzeihung, einmal ganz nach oben. Wie viel kostet das? Die Dame schweigt und zeigt verächtlich. Es trennt sie von dem Kater nicht nur das Glas. Als Oggi dann die Treppe sieht, fragt er sich, wofür er wohl büße. Naja, das hilft nun einmal nichts. Dann heißt's jetzt schöne Grüße an die Füße. Na, so eine Freude! Also wirklich, nein, wie süß! Da trifft man nun Wachtmeister Griesgram und fern der Heimat in Paris. Wenn man den Lift benutzen will, Oggi, das kostet was. Der olle Griesgram ist sich treu geblieben und versteht da keinen Spaß. Me. habe die Ehre. Freut mich sehr. Bonjour, Monsieur. Ja, ja, ich bin's. Ihr guter Freund Joel. Und da sind Marky und Didi. Die haben sie auch mitgebracht. Wir alle freuen uns schon. Oh la la, mon cher, auf Paris bei Nacht. Es hat genügt, die eine Schraube rauszuziehen. Und schon geht es mit Turmspitze und Katertier dahin. Orgi saust auf die Markise, fliegt in hohem Bogen auf die vorbeisausende Metro, ungelogen. Die fährt hier nämlich nicht nur immer durch den Untergrund der Metropole. Das wäre auf die Dauer nicht gesund. Das ist Metro-Zugführer Jean-Pierre Charles, vor 7 Jahren zugewandert aus dem hübschen Städtchen Arles. Noch ehe Jean-Pierre Charles am Boden liegt, ahnt er, dass er auch dieses Jahr mal wieder nicht den Oscar kriegt. Dann übernimmt das Lumpenpack, wie schon so oft, das Steuer. Und Oggi merkt, Paris ist, und auch das stand im Prospekt, immer ein Abenteuer. Heißt es nun wohl erstmal aus. Nach Notbremsung und führerlos fliegt auch die Metro in der Kurve raus, fliegt über Sacré-Cœur hinweg und dann, wie nett, durchs Kuppeldach des Konsumtempels Lafayette. Verlockend sehen von hoch oben die Grabbeltische aus, mit Sonderangeboten. Doch da geht es vis-à-vis schon wieder raus. Wird es doch nicht auch noch in die Kirche gehen? Doch, doch, die Metro bleibt in Notre-Dame genau vorm Hochaltar stehen. Erst an dem frommen Ort wird Oggis Hinterteil befreit. Die Kakerlaken, böses ahnend, sind schon zur Flucht bereit. Der Kater folgt ihnen. Ist's ihm auch nicht so ganz geheuer, stehenden Fußes aufwärts ins historische Gemäuer. Wachtmeister Griesgram muss sich zwischenzeitlich aufgerappelt haben. Er nimmt zu Protokoll hier den Bericht des alten Knaben. Und nebenbei denkt er daran, in erster Linie schützt das Staatsorgan. Na, die 3 Concorde-Damen sind nicht mehr die Jüngsten. Ach was, die sind nur ausgelaugt. Die tanzen hier en suite seit Pfingsten. Wenn er zu Hause die Fotos Jackie zeigt, dem großen Kind, merkt er bestimmt nicht, dass die im Kittchen aufgenommen sind. Am selben Abend sind, und das ist eine Riesensauerei, die Kakerlaken live bei Offenbach dabei.